Herzlich willkommen zu Alpha Centauri. Wenn man in etlichen Gazetten sich so anschaut, was über Astronomie berichtet wird, dann hat man den Eindruck, es geht eigentlich nur und fast immer nur um Kosmologie. Es geht um den Rand des Universums, wie ist das Universum entstanden, um den Big Bang. Und das ist ein bisschen so, als wenn man auf der Erde herumreist und alles weiß über die Antarktis, aber fast nichts darüber, wer eigentlich die Nachbarn sind, in welcher Siedlung man so wohnt. Und deswegen will ich heute mal ein bisschen was darüber erzählen, was sich eigentlich in unserer unmittelbaren astronomischen Nachbarschaft so abspielt. Das Thema ist also, wer oder was sind unsere kosmischen Nachbarn? Und es ist so, dass unsere Sonne natürlich ein Teil der Milchstraße ist. Die Milchstraße wäre, wenn wir sie sehen könnten, von außen eine Scheibe, die aus Sternen und aus Gas besteht. Das heißt, unsere Galaxie, unsere Milchstraße ist eine riesengroße Sternscheibe, in der Sterne entstehen, und zwar in solchen Spiralarmen entstehen und dabei immer wieder neu aufgebaut werden. Die Sterne sterben, werden neu aufgebaut, sterben wieder, und aus dem Gas entwickeln sich ständig neue Sterngenerationen. Wo steht unsere Sonne in unserer Milchstraße? Unsere Milchstraße hat eine Ausdehnung von ungefähr 100.000 Lichtjahren. Das ist so der Durchmesser. Und unsere Sonne steht so 30.000 Lichtjahre vom Zentrum. Im Zentrum ist die Sterndichte sehr, sehr hoch. Und Gott sei Dank sind wir nicht in diesem Innenteil der Milchstraße drin, denn da sind eben sehr, sehr viele Sterne auf einmal. Sehr viele Sterne, die zum Beispiel auf teilweise spektakuläre Art und Weise sterben und das interstellare Medium zum Beispiel mit Gammastrahlung oder Röntgenstrahlung durchschießen. Unsere Sonne steht am Rand. Und sie steht auch nicht in den Spiralarmen. In den Spiralarmen werden neue Sterne gemacht, sondern sie steht zwischen den Spiralarmen. Nun, wie muss man sich das vorstellen? Die Spiralarme sind sowas wie Druckwellen. Und wenn wir hier mal so zwei Spiralarme nehmen, und hier ist praktisch das Zentrum unserer Milchstraße, und hier zwischen solchen zwei Spiralarmen, in denen also sehr viele Sterne entstehen, neu entstehen, junge Sterne entstehen, dazwischen steht die Sonne. Und die Sonne hat eine ganz besondere Eigenschaft. Die Sonne dreht sich mit dem Spiralarmsystem mit. Wie wir Astronomen sagen, sie korrotiert. Was ist daran so Besonderes? Nun, wenn die Sonne ein bisschen schneller wäre als das Spiralarmsystem, dann würde sie die Spiralarme überholen. Das heißt, sie würde nach einer gewissen Zeit diese Spiralarme durchkreuzen. Nun stehen in den Spiralarmen aber sehr viele Sterne, die als Supernova explodieren. Supernovae sind sehr, sehr, also wie soll man sagen, gigantische Sternexplosionen. Und alles innerhalb von 30 Lichtjahren um eine solche gigantische Sternexplosion würde zerstört werden. Was lebt? Deswegen ist es ganz wichtig für einen Stern, um den herum Planeten existieren sollen, die Leben tragen sollen, dass der nicht solche Spiralarme selber überquert. Das tut die Sonne offensichtlich nicht, denn sie dreht sich mit diesen Spiralwellen, mit diesen Spiralarmen mit. Auf der anderen Seite ist sie aber auch nicht zu langsam. Sie wird also auch nicht von einem Spiralarm überholt. Und auf die Art und Weise wissen wir heute, durch die Messungen wissen wir heute, dass die Sonne noch kein Sternentstehungsgebiet durchkreuzt hat. Nun, wie sieht jetzt die unmittelbare kosmische Nachbarschaft unserer Sonne eigentlich aus? Ich will es Ihnen zeigen. Sie sieht so aus. Keine Angst vor diesem Diagramm. Ich werde Ihnen einfach zu einigen dieser Sternen mal was erzählen. Unsere Sonne steht in diesem Diagramm in der Mitte. Unsere Sonne ist ein wunderbarer G-Stern. Das ist ein sogenannter guter Stern, kann man sich leicht merken. Die Astronomen haben dort eine Klassifizierung erfunden, die fängt mit O an. O, B, A, F, G, K, M, N, R, S. O, be a fine girl, kiss me right now, smash. Das ist die sogenannte Spektraltyp-Klassifikation. Unsere Sonne ist also ein G-Stern. Unser G-Stern hat eine Oberflächentemperatur von knapp 6000 Grad. Sie hat ihr Maximum im Optischen. Deswegen haben wir ja auch optische Sensoren. Und sie scheint so ein normaler Stern zu sein. Und in unserer unmittelbaren Umgebung, die stellt praktisch so etwas wie einen vernünftigen, repräsentativen Durchschnitt eines normalen Bereiches im interstellaren Medium, einer normalen Milchstraße wie unserer Milchstraße da. Und hier können Sie schon sehen, hier gibt es also ganz unterschiedliche Sterntypen. Diese G-Sterne, das ist also der normale Stern, wie er sonnenähnlich ist. Davon haben wir relativ wenig in unserer Nähe, eigentlich nur diesen Procyon. Wir haben einige Sterne in der Nähe, die sind deswegen blau gemalt, Vega zum Beispiel oder Formalhaupt und natürlich auch der Sirius. Die sind sehr heiß, das sind A-Sterne. A-Sterne haben Oberflächentemperaturen von 10.000 Grad, haben wesentlich größere Leuchtkräfte als die Sonne, also teilweise bis zu 20 Mal mehr. Und diese Sterne leben nicht so lange wie die Sonne. Die Sonne wird ungefähr 10 Milliarden Jahre alt werden, wird im Laufe dieser Zeit, in den nächsten 2-3 Milliarden Jahren, sich zum roten Riesen entwickeln und wird am Ende als weißer Zwerg vergehen. Dieser weiße Zwerg ist eine relativ unspektakuläre Todesart. Das heißt, das sind ungefähr so eine Sonnenmasse, ein bisschen weniger im Fall der Sonne, wird auf ein paar tausend Kilometer zusammengepresst. Ein Kubikzentimeter weiße Zwergmaterie hat die Dichte von einigen tausend Kilogramm, also richtig ordentlich fest zusammengepresst. Solche weißen Zwerge gibt es in unserer unmittelbaren Umgebung durchaus. Und zwar haben wir hier zum Beispiel im Abstand von gut 4 Lichtjahren Alpha Centauri. Alpha Centauri besteht zusammen mit Proxima Centauri aus, das ist ein Dreifachsternsystem. Und das sind eigentlich alles drei Zwerge, allerdings M-Zwerge. Das heißt, das sind Sterne, die sind sehr klein und die werden sehr, sehr alt werden. Die werden viel älter werden als die Sonne. Diese Sterne sind klein. Der Druck auf ihre Zentrale, um die Kernfusion anzudrehen, ist nicht so hoch. Und dadurch haben diese Sterne ein riesengroßes Lebensalter. Viel, viel länger als die Sonne. Ein ganz wichtiger Stern in unserer Nähe ist allerdings Epsilon Eridani. Dieser Stern hier, der hat einen guten Abstand von gut 10 Lichtjahren. Und um diesen Stern herum, da könnte in den nächsten, in den nächsten Milliarden Jahre was höchst Interessantes passieren. Epsilon Eridani ist ein sonnenähnlicher Stern. Er hat ein Dreiviertel Sonnenmasse und ist allerdings ein sehr junger Stern. Er ist nur eine halbe bis eine Milliarde Jahre alt, während unsere Sonne 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Und um Epsilon Eridani herum hat man eine Staubscheibe gefunden. Und in einer Staubscheibe bilden sich natürlich Planeten. Irgendwann wird sich um diesen Stern herum werden sich Planeten bilden. Und es wird interessant sein zu beobachten in der Milliarden Jahre, ob sich vielleicht wirklich in diesem System aus einer Staubscheibe, also aus einer möglichst breiten Verteilung von Staub, ob sich da Planeten entwickelt haben. Epsilon Eridani wird mit einer Masse, wie ich schon sagte, von ungefähr 3/4 Sonnenmassen, wird er durchaus vergleichbar werden mit der Sonne und könnte, da sich ja dieses ganze Gebiet, denken Sie dran, das ganze Gebiet dreht sich ja praktisch mit der Milchstraße mit und dreht sich nicht schneller oder langsamer, ist dieses Gebiet sozusagen beschützt vor den Unbill der großen Sternentstehungsgebiete in den Spiralarmen. Dieses ganze Gebiet dreht sich also mit und könnte in den nächsten 1,5 bis 2 Milliarden Jahren, kann hier Leben neu entstehen. Jetzt muss man sich mal klar machen, mit welchen Sternen wir es hier eigentlich im Einzelnen noch zu tun haben. Hier gibt es zum Beispiel einen, der Barnards-Pfeilstern, der ist sehr schnell. Der heißt Pfeilstern, weil er pfeilschnell ist. Der dreht sich ungeheuer, der bewegt sich sehr viel schneller als alle anderen Sterne hier im Gebiet. Es gibt hier einen, den Sie alle kennen, den Sirius, das ist ein sehr heißer Stern. Das ist ein A1-Stern, der also mit einer hohen Oberflächentemperatur und der existiert und der ist eben sehr heiß, das heißt, er brennt sehr schnell. Das heißt, sein Lebensalter ist viel, viel kürzer als das der Sonne. Der wird nur 1 bis 2 Milliarden Jahre leben. Es gibt hier noch einen Stern, den kennt man vielleicht noch aus den 60er Jahren, einige von Ihnen. Es gab mal eine Fernsehserie, die hieß Invasion von der Vega. Die Vega, hier oben, in einem Abstand von gut 20 Lichtjahren ungefähr von uns entfernt, ist ein höchst interessanter Stern, weil das ist der erste Stern, um den man überhaupt herum eine Staubscheibe gefunden hat. Vor einigen Jahren. Heutzutage sind wir schon in der Lage, Planeten zu entdecken, aufgrund der Wechselwirkung zwischen den Planeten und der jeweiligen Sterne. Damals aber, das war ungefähr 7-8 Jahre her, hat man zum ersten Mal richtige Staubscheiben um einen Stern herum gesehen und konnte auf die Art und Weise zum ersten Mal richtig feststellen, es gibt ja nicht nur Scheibensysteme um unsere Sonne, sondern es gibt auch Scheibensysteme um andere Sterne. Und Vega ist nun ein Stern, von dem man in dieser Fernsehserie in den 60ern dachte, da könnte ja mal Leben existieren. Nur ist Vega erst 300 Millionen Jahre alt und Vega hat eine Oberflächentemperatur von 9000 Grad und Vega wird gar nicht so lange leben, als dass um sie herum Leben entstehen kann. Warum? Nun, nehmen wir an, wir sind der kosmische Normalfall auf der Erde. Wir. Das ist sicherlich in meinen Augen das vernünftigste Argument, was man bringen kann, wenn man überhaupt zu dem Thema, gibt es irgendwo außerirdisches Leben, was sagen will. Dann müssen wir uns als Normalfall annehmen. Wir können nicht zu schnell sein, Wir können uns nicht zu schnell entwickelt haben und nicht zu langsam. Also nehmen wir an, wir wären der Normalfall. Wenn wir der Normalfall sind, dann braucht so ein Stern natürlich 4,5 Milliarden Jahre, bis er intelligente Lebewesen erzeugt hat. Auch wenn man nicht im alltäglichen Leben immer der Meinung ist, dass nur intelligente Lebewesen auf diesem Planeten existieren. Aber immerhin, also es gibt welche. Und um unsere Sonne herum hat das offensichtlich 4,5 Milliarden Jahre hat es gedauert. So ein Stern wie die Vega kann aber gar nicht so lange existieren. Der wird nämlich in 800 Millionen Jahren wird er vergangen sein. Das heißt, um den Stern Vega herum wird es niemals Leben geben, wenn wir der kosmische Normalfall sind. Wie ist es mit den anderen Sternen? Nun, die anderen Sterne, die Sie hier sehen können auf diesem Bild, diese kleinen roten Knüppelchen, möchte ich mal sagen, das sind Riesen, M-Riesen, M-Sterne. Und M sind kalte Sterne, sehr kalte Sterne. Die haben eine Temperatur von 2000 Grad, sind ein bisschen größer als der Jupiter, also sind verhältnismäßig mickrige Typen. Aber wie Sie sehen können, gibt es davon sehr viele. Und in der Tat ist es so, dass in einer Sternentstehungsregion die kleinen Sterne, also die Langläufer, die kalten Sterne, das sind bei weitem die meisten. Die großen Sterne, die also explosionsartig relativ schnell wieder verschwinden, das sind die ganz seltenen Fälle. Und die Sonne ist sozusagen Otto-Normalverbraucher mittendrin. Diese kleinen Sterne sind nun für Leben völlig uninteressant, weil für die Planeten, die sich um einen solchen Stern herum bilden würden, damit sie genügend Leuchtkraft auffangen, also genügend Energie kriegen, damit es auf ihren Oberflächen heiß genug wird, müsste man die Planeten so nah an den Stern heranbringen, dass eine Wechselwirkung interessant wird, die wir auch kennen, nämlich die Gezeitenkraft. Der Mond ist bei seiner Rotation um die Erde in seiner Eigendrehung eingefroren. Der ist synchronisiert, der dreht sich nicht mehr, der dreht sich genau einmal um sich herum, wenn er einmal um die Erde dreht. Und so ging es natürlich auch jedem Planeten, der hier um einen solchen kleinen Stern herum sitzen wollte. Und damit er genügend Energie bekommt, muss er so nah an diesen Stern heran, dass er in seiner Eigendrehung festgehalten wird. Und Sie können sich vorstellen, was soll das für ein Planet sein, der also ständig von der einen Seite beleuchtet wird und auf der anderen Seite ist es zappenduster. Das sind natürlich Wetterverhältnisse. Wenn es dort Lebewesen gibt, dann wären die in jeder Hinsicht sehr flach. Denn es würde natürlich unglaubliche Winde wehen. Auf der anderen Seite würde die große Nähe, die kleine Entfernung zu diesen Sternen dazu führen, dass diese Planeten sehr heiß werden letzten Endes. Denn sie würden über kurz oder lang ihre Atmosphären verlieren. Das heißt, so ein Überblick über die unmittelbare Nachbarschaft unserer Sonne zeigt uns an, erstens, wir haben keine tödlichen Sterne um uns. Wir haben keine Sterne, die als Supernova explodieren werden. Wir wissen auf der anderen Seite, dass wir auch schon seit Ewigkeiten keine mehr erlebt haben. Unsere Sonne hat keine Sternentstehungsgebiete durchkreuzt und ist von keinem überholt worden. Unsere Umgebung ist relativ ruhig und wir haben eigentlich nur einen einzigen Fall, von dem wir in absehbarer Zeit, das heißt in einer Milliarde Jahre, erwarten können, dass sich vielleicht dort mal Leben entwickeln kann. Und da der nur 10 Lichtjahre entfernt ist, sollten wir unsere Teleskope immer mal wieder dahin halten, um herauszufinden, ob sich dort schon Planeten entwickelt haben, beziehungsweise ob sich auf diesem Planeten irgendwann mal Leben entwickeln kann. Das kann man alles erfahren aus der Betrachtung der ganz nahen Nachbarschaft. Das heißt, die interessanten Dinge am Himmel sind nicht notwendigerweise 15 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Und es muss auch nicht immer um den Anfang des Universums gehen. Die Nähe ist auch sehr, sehr interessant. Tschüss.